23 Jahre. 23 Jahre, die ich meinen Sohn nicht sehen durfte. 17 Jahre, bevor ich meine Tochter wiedersehen durfte. Dass ich in diesen Jahren alles büßte und mehr, ja und mehr, was ich meinem Mann angetan habe. Dass ich knapp ein Jahr, nachdem er Hartwig totgeschossen hatte, schon ehelich mit einer Soubrette tröstete. 23 Jahre den Sohn nicht sehen dürfen? Lebenslängliche sogar werden nach 18 Jahren begnadigt. Wie mein Enkel mir dieses Jahr am 90. Geburtstag all mein Selbstgefühl zurückgab, als er sagte, Großmama, ich hätte ebenso gehandelt wie du. Da schenkte ich ihm, was sonst hätte ich ihm schenken können, außer meinem Fahrrad und dem bisschen Schmuck, habe ich doch nichts. Schickte ich ihm die Briefe, die Hartwig das Leben kosteten, weil ich, ach, davon nicht mehr heute. Gut ist doch und freut mich für die Enkel, dass ihrem Großvater auch Rühmliches nachzusagen ist. Sagt er als namenloser Offizier dem Kaiser ins Gesicht, Kruppkanonen taugten nichts und wurde prompt hinausgeworfen, als noch junger Mann entlassen. Und die Entwicklung gab er denn recht. Da rede ich über meinen Mann, als hätte ich ihm verziehen, unverzeihlich. Wie dürfte ich ihm andenken an Hartwig? Auch die Grotesken, die ich dann später über ihn hörte, sein Adelsdünkel, wie er nur vorkommt nach meiner Erfahrung bei jenen, die selber von Mutterseite keinen Adel haben. Brockhaus hieß seine Mutter, immerhin mit Richard Wagner verschwägert, dessen Schwester den Bruder meiner Schwiegermutter geheiratet hat. Mein Mann scheint sich absolut albern aufgeführt zu haben, weil unser Sohn eine Hamburger Kaufmannstochter heiratete. Kof mich, wie Militärs das noch heute nennen, selbst wenn die Hamburger Senatoren sind. So wie ich immer feststellte, die wahrhaft mörderischen Antisemiten sind die Eingefleischten, die selber einen Juden im Leibe haben, was man vom Hitler munkelt, vom Heydrich aber weiß. Als er von Tschechen ermordet wurde, voriges Jahr wies der Londoner Rundfunk auf den jüdischen Vater des verfolgungssüchtigsten aller Antisemiten hin. Heydrichs Vater, der führende Musikpädagoge in Halle, sei Jude gewesen, verheiratet mit einer Kranz, Tochter des Dresdner Opernchefs. Selbsthass als Hassauslöser. Ließe sich der Mensch ein mit allen Abgründen in seiner Psyche, er wagte nicht, auf die Straße zu gehen, so viel Angst müsste er nicht nur vor sich, auch vor Mitmenschen haben. Arthritis in den Fingern. Lange geht das gar nicht mehr. Aber wer sonst strickte, zum Beispiel für die Urenkelin, ich habe schon früh gemerkt, dass Stricken überhaupt nicht ablenkt, im Gegenteil. Wenn man dabei nicht denken muss, konzentriert es die Gedanken, denen man entfliehen möchte. Im Schauerjahr 39-40, als die beiden Enkel fielen und meine Tochter an Krebs starb, konnte ich es mir überhaupt nicht leisten, stille zu sitzen und zu stricken. Das Radfahren ging vor 4 Jahren auch noch besser. Die Augen hatten noch nicht so abgenommen. Besser geworden ist allein, dass ich nicht mehr blind bin gegen Propaganda. Aber ist das gut, nun zu wissen, Deutschland verliert den Krieg? Ich kann nicht wünschen, dass die siegen, die das mit den Juden tun und mit den Geisteskranken und allen, die anders denken. Und die eine ganze Generation aufopfern für den Spleen, Stalingrad müsste deutsch werden. Aber soll ich wünschen, was ich ja nun weiß, dass meine Enkel umsonst und für wen umsonst gefallen sind, auch unmöglich. Kein Trost, aber doch erträglich, dass ich mir sagen darf, wenn ich an München geglaubt und 1938 mitgejubelt habe, weil der Friede noch einmal gerettet schien, dass da immerhin der französische, der britische, der italienische Staatschef Besuch auf dem Obersalzberg und in München gemacht und auch nicht nur die dumme Else Ardenne dem Hitler geglaubt haben, er wolle ebenso den Frieden wie sie und ihre Völker und wie auch, ich schwöre, das deutsche Volk den Frieden gewollt hat. Wenn ich dumm war, Propaganda höre ich, einige hundert Millionen in Europa, keineswegs nur Deutsche waren's ebenso. Ach, dass man, und ist man noch so alt geworden, doch noch immer so wenig weiß, wo man selber steht im Ablauf des Geschehens. Ich kann Goethe nicht mehr lesen, seit ich bei ihm fand, es komme im Leben offenbar aufs Leben, nicht aber auf ein Resultat desselben an. Schrecklich schon diese beamtenhaft pedantische Ausdrucksweise, am schrecklichsten aber, dass er vermutlich recht hat damit. Sehr alte sind nicht nur, wie längst auch ich sterbe, berechtigt, sondern auch berechtigt zu ignorieren, was sie zu sehr ins Schwanken versetzt, in Abgrundnähe. Auch das hat Fontane sich leicht gemacht, dass er Hartwig am Tatort und Tatort sterben ließ. Ach, wäre er so gestorben, der in Wahrheit noch 3 Tage sein Sterben erleben musste, und ich ahnungslos. Das verzeihe ich Ardenne nicht übers jüngste Gericht hinaus, dass er mir keine Mitteilung gab, mein Freund lebe noch. Kann sein, man hätte alle Teufel losgelassen, mich daran zu hindern, noch zu ihm vorzudrängen. Das wäre mir aber doch geglückt. Ich, die Schuldige, die entsetzlich Dumme, eine Briefkassette für sicher zu halten und meinen Mann für zu ehrenhaft, sie aufzubrechen. Wenn aber Hartwig dann gesagt hätte, nein, will sie nicht sehen, nur meine Kinder noch, hätte Hartwig nie gesagt. Dessen wenigstens bin ich ganz sicher. Dass er allein seine 3 Söhne und seine Tochter noch hätte sehen wollen, nein, kann das sein? Nein, kann nicht sein. Die Kinder waren zu jung, gar kein Trost für mich, aber ich sage mir das doch, zu jung und so weit weg in Schlesien, als dass man sie noch ans Berliner Sterbebett gebracht hätte. Aber seine Frau, zweifellos war die bei ihm, würde sogar mir helfen, wüsste ich, das habe ihm geholfen. Hat seine Frau ihn davor geschützt, zuletzt allein zu sein? Unerträglich dieser Gedanke, dass er zuletzt doch allein gewesen sein kann und etwas sagen wollte und hätte das auch noch gekonnt, aber dann doch nicht mehr sagen können, weil niemand bei ihm war. 3 Tage sind lang, die Nächte noch länger, und er war nicht bewusstlos.